Sonne grüßt das Morgenrot, beginnt mit ihrem Lauf. Sie schickt uns einen Sonnenstrahl und ich leg mich darauf. Ja, ich will nicht mehr am Boden sein, denn meine Beine sind zu schwer. Mit Morgenrot und Sonnenschein flieg ich hinaus ans Meer. Ich streng mich an und fliege hoch, mein Herz pocht laut und schnell. Kein Sonnenstrahl zeigt mir den Weg und doch leuchtet er hell. Ja, ich will nicht mehr am Boden sein, denn meine Beine sind zu schwer. Mit Morgenrot und Sonnenschein flieg ich hinaus ans Meer. Und nehm ich Flügel der Morgenröte und Vögel damit sie hinaus ans Meer. So weiß ich doch, ganz egal wie weit ich gehe, du bist die ganze Zeit bei mir. Und nehm ich Flügel der Morgenröte und Vögel damit sie hinaus ans Meer. So weiß ich doch, ganz egal wie weit ich gehe, du bist die ganze Zeit bei mir. Ein Wellenschlag trennt Nacht und Tag der alten Jahre neu. Im frisch erblühten Lebensglanz ziehen sie an mir vorbei. Ja, ich will nicht mehr am Boden sein, denn meine Beine sind zu schwer. Mit Morgenrot und Sonnenschein flieg ich hinaus ans Meer. Nur noch ein Stück und dann zurück, mir wird hier langsam kalt. Wie weit her bist du außer Sicht und doch gibst du mir Halt. Denn du bist dieser Sonnenstrahl, legst ein Leuchten auf mein Weg, der, wenn er auch so weit entfernt, nie deinem Blick entgeht. Und nehm ich Flügel der Morgenröte und Vögel damit sie hinaus ans Meer. So weiß ich doch, ganz egal wie weit ich gehe, du bist die ganze Zeit bei mir. Und nehm ich Flügel der Morgenröte und Vögel damit hin aus ans Meer. So weiß ich doch, ganz egal wie weit ich gehe, du bist die ganze Zeit bei mir. Yeah.